Bäume grün, auch Rosen sich, seh sie erblühen für dich und mich. Und ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön. Sieh der Himmel blau und Wolken in Weiß. Ich segne den Tag, die Nacht, Dunkelheit. Und ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön. Der Regenbogenfarben am Himmel gar so schön, kann man auf den Gesichtern der Menschen leuchten sehen. Freunde fragen, na wie geht's, wenn sie mal treffen sich, was sie wirklich sagen wollen ist, ich liebe dich. Ich hör Babys schreien, seh sie gedeihen, sie lernen viel mehr, als ich jemals hör. Und ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön. Ich denk mir dabei, diese Welt ist so schön.